Hören 19. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Erziehungsratgeber. Heute soll es um die Frage gehen, wie viele Fernsehnachrichten verträgt ein Kind? Ich begrüße hier im Studio Frau Vera Tisch und Herrn Tim Geist. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Tisch, Sie haben zwei Töchter im Alter von 9 und 11 Jahren. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass die Kinder nach bestimmten Bildern in den Fernsehnachrichten verstört wirkten? Naja, so weit lassen wir es gar nicht erst kommen. Wir haben strenge Regeln für das Fernsehen eingeführt. Und das betrifft nicht nur die Zeitdauer, sondern auch bestimmte Sendungen. Nachrichtensendungen zum Beispiel dürfen unsere Kinder nicht sehen. Damit meinen Sie sicherlich Nachrichten für Erwachsene. Es gibt ja auch Nachrichten für Kinder. Kommt Ihre 11-Jährige nicht so langsam in das Alter, wo sie an die Realität herangeführt werden müsste? Ja, es geht mir in erster Linie um die Hauptnachrichten im Fernsehen. Und was wir dort an Realität vorgesetzt bekommen, zeigt nach unserer Meinung nicht die Realität. Es werden oft brutale Szenen in den Mittelpunkt gestellt, die den Nachrichtengehalt dominieren und die Realität in diese Richtung verzerren. Herr Geist, Sie haben auch zwei Kinder in diesem Alter. Wie haben Sie das zu Hause organisiert? Wir haben zwar für das Fernsehen auch strenge Regeln eingeführt. Nachrichtensendungen wollen wir unserer Tochter und unserem Sohn aber nicht verbieten. Im Gegenteil, wir sind der Meinung, dass die Kinder nicht zu spät an das, was in der Welt passiert, herangeführt werden sollten. Auch wenn die Bilder nicht immer schön sind. Wichtig ist, dass man dann mit den Kindern darüber spricht und versucht zu erklären, was da vorgeht. Aber das ist ja gerade das Problem. Vieles lässt sich einfach nicht erklären. Und die Kinder sind noch zu jung dafür, damit umgehen zu können. In diesem Alter sehnen sie sich schon noch nach Sicherheit und Geborgenheit. Und ich denke, das müssen wir ihnen als Eltern auch geben. Nun sind die Kinder ja nicht nur mit den Eltern zusammen, sondern oft den ganzen Tag in der Schule oder bei Freunden. Sollten sie dort denn nicht auch mitreden können? Mitreden ja. Aber dazu brauchen Sie nicht solche schrecklichen Bilder im Kopf zu haben. Es wäre schön, wenn wir unseren Kindern das ersparen könnten, ja. Aber ich fürchte, wir können es nicht. Denken Sie mal, wie viele Videoclips auf dem Schulhof herumgereicht werden. Und die sind mindestens so grausam wie manche Nachrichtensendungen. Oh, bei unseren Töchtern in der Schule dürfen keine Videoclips herumgereicht werden. Das ist ja gerade der Punkt. Es muss klare Verbote geben. Und natürlich nicht nur im Elternhaus, sondern auch in der Schule. Vom Grundsatz her ist das sicher richtig. In der Praxis aber kaum zu kontrollieren. Ich meine, wir können unsere Kinder nicht den ganzen Tag vor der Welt abschirmen. Und wir sollten es auch gar nicht erst versuchen. Was schlagen Sie dann zum Schutz der Kinder vor? Reden, das hilft. Wir brauchen einen guten Zugang zu den Kindern. Dann können sie das Gesehene gemeinsam mit uns verarbeiten. Ich danke Ihnen beiden für dieses Gespräch.